wir über den Krieg am Golf? Wie informieren wir über den Krieg am Golf? Eine der wichtigsten Nachrichtenquellen aus dem Kriegsgebiet, konkreter aus Bagdad, ist der amerikanische Fernsehsender CNN. Der darf nach einer mehr als 12-stündigen erzwungenen Unterbrechung in der vergangenen Nacht wieder Sendungen aus Bagdad aufnehmen, doch die stehen nun unter strenger Zensur. Reporter John Holliman erklärte, ich habe einige bestimmte Äußerungen zu machen, die ich jetzt in das Mikrofon sprechen kann. Die Regierung überwacht uns, wir werden sorgfältig daraufhin beobachtet, was wir von jetzt an berichten. Die Regierung muss bewilligen, was wir sagen, bevor wir es sagen. Holliman und zwei Kollegen hatten seit Beginn des Golfkrieges nahezu pausenlos aus Bagdad berichtet. Informationen über den Krieg, welche Grenzen haben Sie? Mein Kollege Wolfgang Labun hat sich dieses Themas angenommen. We have not heard any jet planes yet, Peter. No plane. Now the sirens are... Eine Premiere in der Kriegsberichterstattung. Aus der Hauptstadt des Feindeslandes melden sich Reporter des angreifenden Staates per Satellitentelefon live und berichten über den Kriegsausbruch. Reporter des amerikanischen Fernsehsenders CNN beschrieben vom Dach eines Hotels in Bagdad aus die erste Welle alliierter Angriffe. Ein Coup für den kommerziellen Nachrichtensender aus Atlanta, der sich auf Live-Berichterstattung aus aller Welt spezialisiert hat. Die Situation in Bagdad blieb für die Reporter von CNN, aber auch ABC, CBS, NBC und der britischen BBC nicht lange so optimal. Gestern Nachmittag unterband die irakische Führung die ungehinderte Live-Berichterstattung aus Bagdad. Erst heute früh meldete sich wieder ein CNN-Mann telefonisch aus Bagdad, diesmal aber mit einem irakischen Zensor an der Seite, der ihm vorher gesagt hatte, welche Informationen er weitergeben durfte. Immerhin war es John Holliman gestattet, auch die Situation selbst zu beschreiben. For CNN to report now, we must allow censors to look at our words and approve them. So what you will hear for the immediate future from here will be subject to censorship. Man wird also die CNN-Berichte aus Bagdad künftig im Bewusstsein verwerten müssen, dass der Irak dort Propaganda unterbringen dürfte. Andererseits unterliegen auch die Berichte über die Militäraktionen der Allianz strikter Zensur. Jeder Fernsehfilm, jeder Originalton im Hörfunk, jeder Bericht einer Nachrichtenagentur oder eines Zeitungskorrespondenten muss von einem Militärzensor genehmigt werden. Dies war die Bedingung für die Akkreditierung von Journalisten auf der alliierten Seite. Die Zeiten, in denen westliche Medien eine freie und neutrale Kriegsberichterstattung bieten konnten, sind längst vorüber. Zum letzten Mal gab es so etwas während des Vietnamkrieges, des ersten Krieges der Gegenwart, der in all seiner Brutalität auch live auf dem Bildschirm stattfand, was mit dazu beitrug, dass daheim in den USA eine große Antikriegsbewegung entstand. Militärs und Regierungen war dies eine Lehre. Spätere Konflikte wie die britische Falkland-Kampagne, die US-Invasion von Grenada und das amerikanische Militärengagement in Panama unterlagen bereits strikter offizieller Zensur. Woher kommen also jetzt noch zuverlässige Informationen? Man kann davon ausgehen, dass aus Amman, Kairo, Nikosia und Ankara bzw. Istanbul im Moment noch mehr oder weniger ungehindert berichtet werden kann. Berichte aus Israel über das Militär und die Lage in den besetzten Gebieten aber unterliegen seit langem der staatlichen Informationskontrolle. Im Südosten der Türkei, nahe der Grenze zum Irak, behindern Polizei und Militär massiv die Arbeit von Journalisten, die sich zum Beispiel für die Aktivitäten der deutschen Alpha Jets dort interessieren. Was immer also in diesen Tagen aus der Golfregion, in Fernseh- und Hörfunksendungen und in der Presse berichtet wird, kann leider nicht das vollständige Bild sein. Eine paradoxe Situation. Bureau-Chief in Jerusalem, Larry Register, who perhaps can bring us up to date with more information. Are you there, Larry? Yeah, I'm here. What do you know, Larry? What I know, all I know right now is there have been two explosions reported in Tel Aviv, nothing in Jerusalem. We heard three air raid sirens this morning in Jerusalem. I heard what I thought were two small explosions, but they were very, very far away. I just got a report from one of my sources here that two missiles have fallen in Tel Aviv. There, a third one is in the air. The civil defense here is telling everyone to put their gas mask on and go into a sealed room. At the moment, I'm ignoring that order. Some people here at the Bureau are putting their gas mask on, and I may do the same very soon. I'm getting mic right now by our man, Trey Haney. Okay. Larry, you said, if I understand you correctly, a third is on the way. This is what a source told me. I cannot confirm that report. This is what one of my sources told me. A third is on the way. He is in a sealed room. Do we have ISB for the ear? Do you have ISB for the ear? Okay, hang on. There's an explosion. There's an explosion. You hear that? I hear something. Could be jets. This could be jets flying over our head. Larry, can you hear me? Yes, I hear you. Larry, is there any possibility that that camera could be turned out toward the city through the window? Well, I don't really want to open the window. We're looking out over the Knesset in Jerusalem. Andre, yes. If we take the mask off the window, what would that do? Not much. Would they be able to see any better? We have to open the window for them to see outside. Larry, this is Lou Dobbs. Larry, I would not recommend at all that you do that. Yeah, I don't think so either, Lou. I have to agree with you on that one. Could you perhaps look out to tell us? You said you thought you heard explosions. Yes, Lou. This morning when the sirens went off from my house, which is about 10 minutes west from here, I thought I heard some explosions. They were very far away. Looking out over Jerusalem right now, we're right across the street from the Knesset in the city center. I don't see anything unusual. I'm looking up in the skies and I don't see anything. It's a bit of panic here right now, as you might well imagine. Larry, I can only imagine. Okay. Larry, it's 2:30 in the morning. You said you had heard the explosions this morning. Our viewers should be reminded that from about East Coast 20, time to Jerusalem, it's a 7-hour time difference. 2:30 in the morning. I'm sorry, Larry. In the morning, Frank. Yes. 2:30 in the morning, you're right, Lou. And I thought I heard the explosions about 20 minutes ago. I jumped right out of bed, put my clothes on, and came straight to the bureau here in Jerusalem. We're trying to get in contact with our crew in Tel Aviv. They called once, but now we're not hearing from them. The civil defense is alerting everyone to put their gas masks on and go into a sealed room. As I said, right now, we are not obeying that order. There's a sealed room one floor below us, and we're going to stay with you as long as we possibly can. Larry, I know that you have a great deal on your mind, but let me ask you at this point, as you look out on the city, I can hear sirens in the background. Is that correct? We have a microphone out the window. We have one of our mics hanging out the window. I do not hear those sirens, but I've got an IFB in my ear and all the noise in the room in my other ear, so I do not hear those sirens. Larry, if you would, describe to us what you do see out that window. I'm sorry, Luke, could you repeat that, please? Describe. Can you see well enough to see? Is there traffic on the streets? No, there were some cars on the road when I was driving in. They were not driving quickly or with any panic. I stopped by a couple at traffic lights. I looked at them. They looked at me. No panic in their eyes at all. This is in Jerusalem, though, mind you, and there have been no explosions reported in Jerusalem. Only right now, two explosions have been reported in Tel Aviv. I cannot confirm that independently. We can turn the cameras. Put on your mask on, and I'm going to open the window. I want to be able to talk, so he'll be able to hear. Larry, I want Larry. Yeah. Larry, if I may say, opening the window, should that? I can't hear. Yes. Larry, I'd just like to strongly urge you, and I'm passing on the instructions of Bob Pernod, our senior executive producer. Do not. Don't open the window, if you would, please. Go ahead. I can't hear him. I need to. Let me tell you now. Can you hear me? Okay. Yes, he does hear you. Just Larry has to put on his mask. Yes, please pass along instructions from our senior producer, Bob Pernod, not to open that window, please. Would you give me a hand tightening my strap, please? Can you hear me? Yes, he does hear. All right. Yes, we very much appreciate the risk that you're putting yourselves at to bring us this report, but please do not open the window and further expose yourself to. Okay, I understand you. The window. We are requested not to open the windows in the preferred effort. Here, Larry, back to you. We are now watching Larry Register, our Jerusalem Bureau Chief, returning an IFB to his ear. What you were watching, you just heard him talking about an IFB, which is simply an earpiece that connects him by line to me talking here in New York and to our headquarters in Atlanta. Larry's going to put them up. And as you can see, they're putting on their gas masks at the instruction of the. Just 1 second, please. Would you pick up the phone, please? Pick up the phone. Okay. And I. Yes. Can you hear me now? Yes, I do hear you right. Okay. Larry had just said. That he thought he had heard an explosion. Did you hear one? I would not be able to confirm this. Here is Larry Baxter. He's going to talk to you. They call for Palestinians in Kachilya who have fired 45 missiles. Jedoch nicht bekannt gegeben. Das Fernsehen sprach von einer bevorstehenden Antwort, die mit Bedacht ausgewählt werde. Mehrere Länder hatten von einer militärischen Vergeltung abgeraten, um das Bündnis gegen den Irak nicht zu sprengen und einen neuen Nahostkrieg auszulösen. Washington. Nach dem Raketenbeschuss haben die verbündeten Luftflotten ihre Angriffe auf Ziele in Kuwait und im Irak verstärkt. Bisher gingen 7 Maschinen verloren. Das US-Verteidigungsministerium gab bekannt, dass ein Stoßtrupp bereits gestern vorübergehend nach Kuwait vordrang und dort eine irakische Artilleriestellung beschädigte. Bagdad. Der irakische Parlamentspräsident Saleh sprach erneut von einer Schlacht der Schlachten, die sich ausweiten werde. Nach seinen Angaben wurden in Bagdad Hunderttausende von Waffen verteilt. Die Hauptstadt sei ein Dschungel von Kindern und Schützengräben. Wie es tatsächlich ausschaut, lässt sich nicht erfahren, da auch die Fernsehberichte streng zensiert werden. Bonn. 6 deutsche Kriegsschiffe nehmen am Montag Kurs auf den Atlantik und das Mittelmeer. Nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums handelt es sich um seit langem geplante Marineübungen. Im östlichen Mittelmeer befinden sich 7 Schiffe eines Minenabwehrverbandes. Außerdem gehört ein deutscher Minensucher und ein Versorger zu einem NATO-Verband. Und 2 weitere Schiffe der Bundesmarine sind Teil der NATO-Einsatzflotte Mittelmeer. Kassel. Die Anschläge auf militärische Einrichtungen nehmen zu. In Kassel haben Unbekannte einen Brandanschlag auf Panzerfahrzeuge verübt, die auf einem Werksgelände abgestellt waren. Nach Angaben der Werksleitung konnte das Feuer gelöscht werden, Schaden ist nicht entstanden. Vor dem Hintergrund befürchteter Demonstrationen und Anschläge in ganz Deutschland wurden die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Unter strengen Polizeischutz wurde unter anderem das Bonner Regierungsviertel gestellt. Bonn. Die Proteste gegen den Golfkrieg halten unvermindert an. In vielen Städten Deutschlands gingen schon am Morgen wieder Tausende auf die Straße. In Köln, Berlin und Hamburg waren zum Teil noch seit gestern Abend große Verkehrskreuzungen und Brücken blockiert. Verstärkte Demonstrationen werden auch aus dem Ausland gemeldet. Dabei kam es unter anderem in Paris und in San Francisco zu Ausschreitungen. Allein in San Francisco wurden über 750 Menschen festgenommen. London. Großbritannien hat Armeeeinheiten zum Schutz britischer Flughäfen eingesetzt. SWF 1 aktuell. Hat sich Israel nun entschlossen, auf den irakischen Raketenangriff in der Nacht mit einem Gegenangriff zu antworten? Das Fernsehen in Israel berichtet, mit einer militärischen Antwort Israels sei zu rechnen. Sie werde aber mit Bedacht ausgeführt. Was immer auch das heißen mag, ein Eingreifen Israels in den Krieg hätte weitreichende Konsequenzen. Gunnar Schulz-Borkel. Präsident Bush hatte ja noch in der vergangenen Nacht den israelischen Ministerpräsidenten Shamir angerufen und ihn inständig gebeten, nicht in den Konflikt einzugreifen. Außenminister Baker hatte lang und ausführlich mit dem israelischen Außenminister und dem Botschafter Israels in Washington gesprochen. Die Amerikaner befürchten, dass es militärisch zu einem Chaos über dem Irak kommen könnte. Israelische Maschinen würden mit Sicherheit von Westen herkommen, die alliierten Streitkräfte kommen von Süden. Das wird alle weiteren Operationen gegen den Irak schwerer machen. Politisch befürchtet Washington, dass die mühsam aufgebaute Allianz mit den Arabern zerstört werden könnte. Denn Syrien soll bereits angekündigt haben, dass es die Allianz der multinationalen Streitkräfte verlassen wird, sollte Israel in den Krieg mit eingreifen. Der Krieg am Golf geht indessen mit unveränderter Härte weiter. Alliierte Truppen sind inzwischen offenbar auch auf dem Weg Richtung Kuwait. Von der iranischen Grenze berichtet für uns Ali Sadrezadeh. Die Bodenkämpfe, die derzeit an der kuwaitisch-saudischen Grenze stattfinden, macht das Flüchtlingsproblem aus dem Irak zunehmend akut. Die Hilfsorganisation der Vereinten Nationen richtete deshalb ein Hilfsersuchen an alle Staaten der Welt, Nahrungsmittel, Zelte und Decken für die Nachbarländer Iraks bereitzustellen. Das Flüchtlingskommissariat der UNO erwartet für den Fall dieser Eskalation Millionen irakische Flüchtlinge, die nach Jordanien, Syrien und dem Iran fliehen würden. Und diese Eskalation ist offenbar bereits eingetreten. Denn nach vorliegenden Meldungen haben die alliierten Streitkräfte vom See und vom saudi-arabischen Boden aus bereits die irakische Stellung in Kuwait angegriffen. Bei diesen Angriffen werden nicht nur Bomben, sondern auch Flugblätter abgeworfen, in denen den Soldaten Anweisungen zur Flucht in die Nachbarländer erteilt werden. Flüchtlingsströme also aus dem Krisengebiet. Das Internationale Rote Kreuz in Genf hat heute eine erste Übersicht über die Flüchtlingszahlen vorgelegt. Joachim Dörr fasst zusammen. Rund 8000 Iraki sind in das benachbarte Iran geflüchtet und dort in Notlagern untergebracht. Die Regierung in Teheran ist mit der Hilfe des IKRK und des Flüchtlingshochkommissariats auf weitere 10.000 Flüchtlinge pro Tag eingerichtet. In Jordanien sind 8000 Ägypter über die offene Grenze aus dem Irak gekommen und werden sofort in die Hafenstadt Aqaba weitergeleitet, von wo aus sie mit Schiffen in ihre Heimat gebracht werden. Außerdem sind etwa 1600 vietnamesische Gastarbeiter aus dem Irak nach Amman geflohen. In der Türkei hat eine große Fluchtbewegung ins Landesinnere von der irakischen Grenze weg eingesetzt. Man spricht von 3 Millionen Türken, betrachtet das aber hier in Genf als ein rein türkisches Problem, solange Ankara nicht um Hilfe bittet. Sorgen machen dem Sprecher des Flüchtlingshochkommissariates besonders 2 Dinge. Es fehlt an Geld und der teilweise gesperrte Luftraum im Kriegs- und Krisengebiet behindert die Lieferungen und Transporte weiterer Hilfsgüter, die dringend gebraucht werden. 2 Gruppen von je 4 israelischen Kampfflugzeugen sind nach Meldungen des französischen Rundfunks soeben in den libanesischen Luftraum eingedrungen. Die Maschinen flögen in Richtung auf die syrische Grenze, hieß es. Es sei denkbar, dass sie Ziel auf den Irak nehmen. Sie wissen, meine Damen und Herren, dass sich Israel einen militärischen Gegenschlag vorbehalten hat, auch wenn das den Krieg dramatisch ausweiten könnte, auch wenn das gegen die Interessen des Verbündeten Amerika wäre. Noch immer ist nicht klar, ob sich die israelische Regierung zu einem Vergeltungsschlag gegen den Irak entschlossen hat. Meldungen des israelischen Fernsehens lassen vermuten, dass Saddam Hussein mit einer Antwort aus Israel rechnen muss. Der französische Rundfunk berichtet, israelische Flugzeuge seien auf dem Weg Libanon, Syrien, Irak. Der irakische Rundfunk meldet, israelische Kampfflugzeuge seien auf dem Weg nach Saudi-Arabien, um sich dort den multinationalen Streitkräften anzuschließen. Wenn dem so wäre, es hätte weitreichende Konsequenzen für den Krieg am Golf. Aus Washington, Gunnar Schulz-Borke. Präsident Bush hatte ja noch in der vergangenen Nacht den israelischen Ministerpräsidenten Shamir angerufen und ihn inständig gebeten, nicht in den Konflikt einzugreifen. Außenminister Baker hatte lang und ausführlich mit dem israelischen Außenminister und dem Botschafter Israels in Washington gesprochen. Die Amerikaner befürchten, dass es militärisch zu einem Chaos über dem Irak kommen könnte. Israelische Maschinen würden mit Sicherheit von Westen herkommen, die alliierten Streitkräfte kommen von Süden. Das wird alle weiteren Operationen gegen den Irak schwerer machen. Politisch befürchtet Washington, dass die mühsam aufgebaute Allianz mit den Arabern zerstört werden könnte. Denn Syrien soll bereits angekündigt haben, dass es die Allianz der multinationalen Streitkräfte verlassen wird, sollte Israel in den Krieg mit eingreifen. Die alliierten Streitkräfte fliegen täglich 2000 Angriffe gegen den Irak. Strategisch wichtige Punkte konnten dabei zerstört werden. Auch die Hauptstadt Bagdad ist schwer getroffen. Einer der ganz wenigen Journalisten, die sich dort noch aufhalten, ist der BBC-Reporter John Simpson. Ihm gelang es, vor wenigen Minuten einen Bericht aus Bagdad zu übermitteln. Hans-Jürgen Maurus fasst die Schilderungen zusammen. Simpson berichtete über schwere Bombardements in der vergangenen Nacht. Allerdings sind seiner Meinung nach keine zivilen Ziele angegriffen worden, wie die irakische Führung behauptet. Simpson berichtete weiter, dass es ihm gelungen sei, auszubüchsen und mit einem Team einen Marschflugkörper vom Typ Tomahawk zu filmen. Die Cruise Missile seien etwa 30 Meter Höhe einer der Hauptstraßen Bagdads entlang geflogen. Das Ziel des Marschflugkörpers habe er nicht ausmachen können. Der Journalist berichtete außerdem, dass dies bereits der 2. Marschflugkörper war, der mit geradezu gespenstischer Geräuschlosigkeit dieselbe Route genommen habe. Simpson hatte am Tag zuvor eine Cruise Missile vor seinem Fenster im 5. Stock seines Hotels vorbeifliegen sehen. So befremdlich es klingt, der Golfkrieg hat zumindest für die Bundesbürger auch eine positive Folge. Die Benzinpreise fallen. Gerdler? Klar, im Rundfunk sprach man schon davon, dass ein neuer Raketenangriff jetzt stattfinde. Und man begann schon Spekulationen darüber anzustellen, dass nun die Regierung sicher ernst machen würde und zurückschlagen würde, wie man es angedroht hatte. Aber es ist seitdem wieder ruhig geblieben und niemand weiß. Aber auch heute früh war es um 2 Uhr erst, als der erste Raketenangriff stattfand. Also die Nacht ist noch lang, es kann noch einiges passieren. Die Nacht ist noch lang und sie kann, wenn es schlimm geht, kurz werden. Die israelische Regierung hat den ganzen Tag über beraten, Herr Philipp. Wie wird denn Israel auf den Raketenangriff von heute Nacht überhaupt reagieren? Offiziell hat man durchblicken lassen, sowohl in Erklärungen von Außenminister David Levy als auch in einer Erklärung des Verteidigungsministers Arens, dass Israel sich solche Dinge nicht gefallen lassen wird und dass Israel zurückschlagen wird. Dazu habe es ein verbrieftes Recht, meinte Außenminister Levy, und niemand könne dieses Recht ihm absprechen. Und es versucht auch niemand, ihm das Recht richtig abzusprechen. Sogar die Amerikaner hatten den Israelis bestätigt, dass sie natürlich einen Anspruch darauf hätten, auf Sicherheit und auf Selbstverteidigung. Trotzdem versuchten amerikanische Politiker den ganzen Tag über Israel davon abzubringen, seine Drohung wahrzumachen und den Irak zu bestrafen dafür, dass er Raketen hierher geschickt hat. Und trotzdem lassen eigentlich die offiziellen Erklärungen erwarten, dass Israel eine Aktion nun ergreifen wird, obwohl man weiterhin hofft, dass die Bezeichnung, wir werden tun, was wir für richtig halten und wann wir es für richtig halten, dass die vielleicht noch eine kleine Variante offen lässt, nämlich dass man sich mit dieser Erklärung einstweilen begnügt und abwartet, was die Amerikaner im Irak tun, ob sie tatsächlich die Raketenpositionen alle zerstören können, die dort bekannt sind. Und dann könnte Israel warten. Wenn aber wirklich ein neuer Angriff stattfinden sollte, dann muss Israel schon allein gegenüber seiner eigenen Bevölkerung diese Warnungen wahrmachen und dann wäre Israel sicher eben mitbeteiligt an dem neuen Krieg im Nahen Osten. Wie reagiert denn die Bevölkerung an diesem Abend in Israel, Herr Philipp, auf das, was passiert? Wie reagiert die Bevölkerung auch auf die Ankündigung der eigenen Regierung, zunächst einmal ruhig zu bleiben? Die Regierung ist eigentlich nicht gewöhnt daran, dass Israel nicht reagiert, dass Israel nicht sofort zurückschlägt. Das war bisher immer die Politik. Aber man versteht auch auf der anderen Seite, dass es hier um mehr geht, als nur Rache zu nehmen. Hier sind einfach diverse andere Dinge mit im Spiel. Die Rücksicht auf die amerikanische Koalition am Golf, dann die Rücksicht auf die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, auch die Frage, welche strategischen Schwierigkeiten ein Einsatz im Irak geben könnte, wenn er nicht wirklich ganz eng koordiniert wäre mit dem Einsatz der amerikanischen Luftwaffe dort. Alles dies sind Dinge, und es gibt noch einige mehr, die eben überdacht werden müssen und berücksichtigt werden müssen in diesem Fall. Hier geht es nicht allein darum, nur Rache zu nehmen, nur den Täter zu bestrafen. Und ich glaube, dass viele Israelis das trotz allen Zorns eingesehen haben, dass es hier mehr gibt. Und deswegen sind viele doch bereit, zurückzustecken. Aber die Geduld hat ihre Grenzen und diese Grenzen sollten nicht überschritten werden. Vielen Dank, Peter Philipp, für die Einschätzung der Situation in Jerusalem in Israel. Und nun zu Ulrich Tilkner in Amman in Jordanien. Wie würde Jordanien reagieren, wenn Israel den Gegenschlag gegen Irak führte, Herr Tilkner? Bisher gibt es noch überhaupt gar keine Stellungnahme zu dieser Frage, Herr Gärtler. Die Regierung hat sich zurückgehalten, auch auf entsprechende Fragen, sagte der Informationsminister nur. Man müsse dafür Verständnis haben, dass man zu solch sensiblen Angelegenheiten keine Erklärung abgebe. Das bedeutet, dass Jordanien sich extra und ganz bewusst zurückhalten möchte, damit in Israel nicht klar wird, was im Einzelnen gedacht und geplant wird. Aber diese Erklärung zeigt auch, es ist nicht die harte Linie, die man einzuschlagen denkt. Ich könnte mir vorstellen, dass Jordanien sich letztlich völlig zurückhalten wird. Und das hängt mit der Entwicklung des Krieges zusammen. Man will eben nicht in diesen Strudel des Krieges hineingezogen werden und man glaubt nicht, dass der Irak stark genug ist, um Jordanien bei einer möglichen Auseinandersetzung mit Israel den Rücken zu stärken. Herr Tilkner, Sie sind ja sozusagen auf dem Vorposten im Amman. Was können Sie jetzt um 23.18 Uhr über die aktuelle Situation in Bagdad sagen, im Irak? Was haben Sie für Möglichkeiten, sich zu informieren? Was wissen Sie? Es ist nach wie vor der irakische Rundfunk die Hauptinformationsquelle. Dann gibt es die Nachrichtenagenturen, aber auch sie werden in einem immer größeren Ausmaß zensiert. Der Rundfunk ist nicht sehr ergiebig. Man kann nur daran erkennen, falls bestimmte Ereignisse eintreten, Erklärungen von Saddam Hussein und ähnliches. Derzeit ist es so, dass eine neue Angriffswelle von US-Flugzeugen hauptsächlich begonnen hat. Sie bombardieren Bagdad. In der vergangenen Nacht ist ja der große Präsidentenpalast, das ist ja nicht nur ein Gebäude, das ist ja ein ganzes Areal mit verschiedenen Gebäuden, zerstört worden. Dieser Präsidentenpalast soll nur noch aus Schutt und Asche bestehen, hieß es in einem Augenzeugenbericht. Jetzt werden wieder vor allen Dingen wahrscheinlich wichtige Militärzentren in den Vororten von Bagdad angegriffen. So gibt es zum Beispiel westlich von Bagdad mehrere Garnisonen, vielleicht 10 Kilometer von der Stadt entfernt. Das könnten die möglichen Ziele in diesen Momenten sein. Deutlich geworden ist ja, dass die Bevölkerung in Bagdad doch mehr und mehr die Stadt verlässt. Sie haben erkannt, wie stark die amerikanische Luftoffensive, die von den Alliierten gestützt wird, ist. Und dass es den Amerikanern völligen Ernst ist, so lange weiterzumachen, bis der Irak-Covid geräumt hat. Herr Tilgner, habe ich Sie eben richtig verstanden, dass im Moment jetzt wieder neue Angriffe der Alliierten auf den Irak geflogen werden? Ja, Herr Gertle, da haben Sie das richtig verstanden. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch in dieser Sekunde so ist, aber den ganzen Abend hat es Angriffe gegeben und man muss einfach davon ausgehen, dass sie jetzt weitergeführt werden. Eine aktuelle Telefonverbindung nach Bagdad ist ja nicht mehr möglich, also von da aus kann man solche Sachen nicht sofort überprüfen. Es dauert eben eine bestimmte Zeit, bis man überhaupt Veränderungen der Lagen reagieren kann, erkennen kann. Aber Sie dürfen nicht vergessen, in den beiden Nächten vorher ist rund um die Uhr, also zwischen abends um 6 und morgens um 6 bombardiert worden. Es gab immer wieder Angriffe, nicht nur in Bagdad, sondern im ganzen Land. Und es gibt gar keinen Grund, warum das heute anders sein sollte. Zumal ja die Zahl der Einsätze sich heute bereits verdoppelt hat, wenn man sie mit der Zahl der Einsätze gestern vergleicht. Heute werden es etwa 2000 sein und gestern waren es nur 1000. Herr Tilgner, es gibt Meldungen über starke Flüchtlingsströme im Golfgebiet. Was können Sie aus Jordanien beobachten? Wie ist in diesem Bereich die Situation? Es gibt im Grunde drei Bewegungen. Einmal gibt es ja doch erhebliche Ängste in der Türkei. Das kann ich von hier aus weniger beurteilen. Aber interessant ist das, was sich an der iranischen Grenze abspielt. Und das erfährt man ja doch relativ schnell aus Teheran. Immer mehr Iraker verlassen das Land Richtung Iran. Iran ist die einzige Grenze, die ein Iraker gehen kann. Sie ist nicht richtig befestigt. Die Soldaten sind jetzt abgezogen. Sie sind in Kuwait stationiert. Und die Iraner haben nichts gegen einen Grenzübertritt einzuwenden. Das hatte man bereits gesehen. Sie haben ja auch 2 Millionen Afghanen aufgenommen gehabt in den vergangenen Jahren. Und diese Flüchtlinge machen ja immer wieder Aussagen. Sie kommen aus Basra, sie kommen aus dem Norden der Stadt. Das ist sozusagen die zweite Bewegung, die es gibt. Das sind die Iraker selbst. Und dann gibt es ja die Ausländer, die im Irak und in Kuwait gearbeitet haben. Es sind ja fast noch 1 Million Menschen. Sie haben jetzt enorme Ängste vor dem Krieg. Sie kommen nach Jordanien. Und Jordanien hat heute Morgen die Grenze geöffnet. Man rechnet damit, dass allein bis morgen Abend die ersten 20, 30 oder möglicherweise sogar 40.000 Menschen kommen. Und man kann davon ausgehen, es wird wieder eine Flüchtlingswelle geben, wie im August vergangenen Jahres. Vielen Dank für diesen Bericht aus Amman, Herr Tilgner, und ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Nun nach Washington, meine Damen und Herren. Dort hat vor einer Dreiviertelstunde der Verteidigungsminister eine neue Unterrichtung an die Journalisten gegeben und am Telefon nun Giselher Sorge. Herr Sorge, was gibt es von dieser Unterrichtung nun Neues zu berichten? Ja, um konkret zu sein, Herr Gertle, es waren nicht der Minister selber, sondern es waren zwei Generäle, die im Grunde genommen die ersten Informationen des Tages von General Schwarzkopf, dem Oberkommandierenden der Operation Wüstensturm, bestätigt haben. Die Amerikaner haben am zweiten Tag der Golf-Konfliktsituation ihre Flugangriffe intensiviert auf 2000 Einsätze. 2207, sogar kann man jetzt sagen, sind sie inzwischen gekommen. Daran sind auch Amerikaner und Briten, Saudis, kanadische, kuwaitische, französische und italienische Flugzeuge beteiligt. Und so die Bilanz, die Einsätze haben eine Erfolgsquote von 80%. Damit kann man zufrieden sein. Es gibt amerikanischerseits 4 Maschinen, die verlustig gemeldet werden mit 7 Piloten. Und das ist aber nicht ein Zeichen dafür, dass sie abgeschrieben werden können, nur die Maschinen fehlen. Das ist sozusagen die militärische Bilanz von heute Abend, Herr Sorge. Wie sieht es nun im politischen Bereich aus? Präsident Bush hat sich heute Abend geäußert und er hat sich vor allen Dingen auch zufrieden darüber geäußert, dass Israel zunächst ruhig bleibt. Hat denn der amerikanische Präsident deutlich machen können oder wollen, ob er eine Nicht-Angriffserklärung der israelischen Regierung bekommen hat? Also so eine Erklärung wird es wohl auch nicht geben, weil natürlich auch in Israel und auch in Washington die Erwartung ist, dass möglicherweise der gestrige Raketenangriff vom Irak nicht der letzte gewesen sein konnte. Die Schadensbegrenzung in diesem Fall ist erträglich gewesen, Aber die Erwartung, dass Israel überhaupt nicht antwortet und darauf reagiert, kann man wohl nicht erwarten oder davon kann man nicht ausgehen, denn das würde unter Umständen ja auch ein Eingeständnis der Schwäche sein. Allerdings ist man in Washington der Meinung, dass möglicherweise Israel abgestuft und begrenzt reagieren wird, um eben die ganze Golf-Situation nicht noch weiter zu dramatisieren, damit sie überblickbar bleibt und damit sie kontrollierbar bleibt. Das ist eine Erwartung, die man so in Washington stillklammheimlich ausspricht. Aber man muss natürlich ausgehen von den Tatsachen, die schon in einer schnellen Wechsel der Situation völlig andere sein können. Nun hat der ägyptische UNO-Botschafter heute Abend erklärt, dass Ägypten innerhalb der anti-irakischen Koalition bleiben würde, auch wenn Israel einen Gegenschlag in Richtung Bagdad unternehme. Würde das haben solche Äußerungen zur Beruhigung der amerikanischen Regierung beigetragen oder muss man das mit Vorsicht genießen? George Bush hatte vor wenigen Stunden eine Pressekonferenz gegeben und dabei davon berichtet, dass gerade nach dem Raketenüberfall intensive Gespräche mit allen Partnern in der Golfallianz stattgefunden haben. Und der amerikanische Präsident hat dabei die Versicherung abgegeben, keiner der Araber würde aus der Allianz ausscheren. Das ist also auch auf Ägypten gemünzt. Und man weiß das ja auch von der Baker-Mission der vergangenen Woche, dass die Hauptpartner in der Golfallianz Saudis, Kuwaitis und Ägypter dabei bleiben und sich nicht durch eine Reaktion Israels, wenn sie nicht allzu massiv ausfiele, in dieser Situation nicht aus der Golfallianz herausdividieren lassen. Diese Staaten haben das Recht auf eine Antwort Israels anerkannt und mit dieser Position kann die Golfallianz im Augenblick sicher weiter existieren. Im Gegenteil, dass sich Israel in der ersten Situation eines Raketenangriffs so zurückhaltend verhalten hat, hat also die Aktien steigen lassen und die Anerkennung dafür, dass Israel maßvoll antwortet. Und das ist für die Allianz sicher auch eine Ermutigung gewesen, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Vielen Dank nach Washington, vielen Dank an Gisela Sorge. Beeinträchtigt und mit einbezogen in den Krieg am Golf ist auch die Türkei. Unruhe breitet sich dort aus, denn niemand weiß so recht, ob der NATO-Partner selber in den Krieg gegen Irak eingreifen will. Niemand weiß, ob der Irak seinerseits den Nachbarn Türkei in den Krieg einbeziehen wird. Über die Stimmung unter Militärs und Bürgern berichtet aus Ankara Harald Weiß. Der türkische Generalstab hat die Regierung in Ankara kritisiert, weil er für die Sicherheit des Landes zentrale Entscheidungen erst aus der Presse erfahre. Generalstabschef Duran Güreş sagte, wir wurden erst im Nachhinein darüber informiert, dass die Regierung der US-Luftwaffe auf dem südtürkischen Stützpunkt Incirlik erlaubt hat, die Basis für einen Angriff gegen den Irak zu nutzen. Unterdessen schreibt der außenpolitische Kommentator der Tageszeitung Cumhuriyet, auch das Außenministerium sei besorgt über die neue politische Linie der türkischen Regierung. Sollte Saddam den Konflikt politisch überleben, sei ein friedliches Zusammenleben des Irak und der Türkei unter Präsident Özal in Zukunft unmöglich. Auch in der Bevölkerung wächst der Widerstand gegen einen Kriegseintritt der Türkei. Über 80% der Türken stehen nicht hinter der Politik des Staatspräsidenten. In Istanbul ist es heute Nachmittag zu einer Demonstration gekommen, in deren Verlauf amerikanische und israelische Flaggen verbrannt wurden. Journalisten und Diplomaten hier in Ankara sind ebenfalls der Meinung, dass sich Präsident Özal inzwischen an der Seite der USA so weit vorgewagt hat, dass er alles daran setzen muss, das Regime Saddams zu zerschlagen. Staatspräsident Özal hat heute Abend im türkischen Fernsehen mitgeteilt, dass US-Kampfflugzeuge in der vergangenen Nacht offenbar Ziele im Irak angegriffen hätten. Eine zweite Attacke flogen die amerikanischen Militärmaschinen am heutigen Nachmittag. Özal bestätigte ein weiteres Mal, dass die Entscheidung, in welchem Ausmaß die USA von türkischem Boden aus den Irak angreifen werden, jetzt in Washington liege. Özal wies den Vorwurf zurück, dass die Türkei die Absicht habe, Gebiete im Nordirak zu erobern. Allerdings werde die Türkei nach dem Krieg militärisch weit stärker sein als zuvor. Der Staatspräsident meinte weiter, er habe Verständnis, dass die Bevölkerung jetzt Angst vor einem Gegenschlag Saddams und insbesondere vor dessen Chemiewaffen habe. Doch er selbst sei während des iranisch-irakischen Kriegs während eines Luftangriffs in Teheran gewesen und habe dabei erfahren, dass selbst 20 oder 22 irakische Raketen keinen großen Schaden anrichten könnten. Millionen von Menschen fliehen heute aus den östlichen Provinzen. Auch aus der inschirlig benachbarten Großstadt Adana an der Mittelmeerküste wird von einer panikartigen Atmosphäre berichtet. Ein Teil der Bevölkerung hat die Stadt verlassen und ging nach Mersin oder in die Adana umgebenden Berge. Von einem Hilfeersuchen der Türkei an weitere NATO-Verbündete ist derzeit nicht die Rede, auch nicht von einem möglichen Einsatz der deutschen Alpha-Jets in den nächsten Tagen. Da es sich bei der deutschen Flugstaffel um Maschinen für den Erdkampf handelt, aus dem Irak aber ein Luftwaffen- oder Raketenangriff erwartet wird, gehen die türkischen Militärs offenbar davon aus, dass sie eher die deutschen Maschinen zu schützen hätten, als von diesen beschützt zu werden. Die Sowjetunion scheint eine Friedensinitiative im Golfkrieg vorzubereiten. Der UNO-Botschafter des afrikanischen Staates Zaire, der in diesem Monat als Präsident des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen fungiert, bestätigte am Freitagabend entsprechende Gerüchte, indem er vor Journalisten wörtlich sagte: Ich denke, dass es Grund gibt, davon auszugehen, dass es eine sowjetische Initiative gibt. Mehr mitzuteilen war er aber nicht bereit. Er verwies auf ein geplantes Treffen mit dem sowjetischen UNO-Botschafter Woronzow, mit dem er über solch eine Initiative reden wolle. Trotz der Aussage des Ratspräsidenten blieben UNO-Beobachter zunächst skeptisch, ob sich hinter den Kulissen des Sicherheitsrates, der seit zwei Tagen nicht mehr zusammengetreten ist, tatsächlich ein ernstzunehmender Vermittlungsversuch entwickelt, hinter dem mehr steckt als jene Art von Sondierungen, die von verschiedener Seite betrieben werden. Von sowjetischer Seite war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Mit einem großen Fragezeichen versehen werden die Hinweise auf die sowjetische Initiative von UNO-Beobachtern auch deswegen, weil auch dem Kreml klar sein dürfte, dass die USA in dieser Anfangsphase ihrer militärischen Aktion gegen den Irak keine Unterbrechung für Gespräche wünschen, es sei denn, Saddam Hussein würde seine Bereitschaft erklären, sich aus Kuwait zurückzuziehen. Der UNO-Botschafter des Irak tauchte am Freitag zum ersten Mal seit Kriegsbeginn wieder aus der Versenkung auf. In einem Fernsehinterview forderte der Präsident Bush auf, sich zu echten Verhandlungen bereit zu erklären, dann lasse Bagdad in vielem mit sich reden. In jedem Fall haben in der UNO nach einer ersten Phase der Lähmung heute wieder Aktivitäten begonnen. Der Präsident des Sicherheitsrates bestätigte, dass er eine Reihe von Gesprächen mit Mitgliedern des Sicherheitsrates geführt habe und führe. Ziel dieser Gespräche sei es, herauszufinden, wie man Saddam Hussein jetzt zeugen könne, Kuwait doch noch aufzugeben. Zu nun ein Bericht von Burkhard Birke. Je mehr die Spannung im Brüsseler NATO-Hauptquartier wächst, desto zugeknöpfter gibt man sich nach außen. Die NATO-Botschafter hätten die Lage am Golf und im Baltikum erörtert. Die weitere Entwicklung würde aufs Genaueste beobachtet, so die lapidare Erklärung nach der heutigen Krisensitzung. Hinter dieser wortkargen Formulierung ist jedoch schon das Knistern zu hören. Die Spannung nähert sich einem ersten Höhepunkt. Die Frage, ob und wenn wie die Türkei in den Golfkrieg mit einbezogen werden könnte oder sollte, liegt schwer auf den Gemütern der NATO-Verantwortlichen, die in Brüssel zurzeit die Stellung halten. Zwischen dem Gros der Kontinentaleuropäer einer und den Briten und Amerikanern andererseits gibt es offenbar Meinungsverschiedenheiten, die nach außen hin offiziell abgeleugnet werden. Militärstrategisch ist den Amerikanern und Briten offenbar sehr daran gelegen, durch eine gezielte Nutzung der Militäranrichtungen in der Türkei, womöglich auch der türkischen, den Irak richtig in die Angriffszange nehmen zu können. Kontinentaleuropäern, wie vor allem den Spaniern und wohl auch den Deutschen indes, scheint jedwede Einbeziehung des türkischen Bündnispartners ein zu großes Risiko. Die in Artikel 5 des NATO-Vertrags festgeschriebene Verteidigungssolidarität könnte früher greifen, als dies opportun erscheint. Sobald die Türkei vom Irak angegriffen würde, wären alle Bündnispartner zum Beistand verpflichtet. Irrelevant ist dabei aus rechtlicher Sicht, ob die Türkei zuvor selbst als Teil der alliierten Streitkräfte am Golf in den Krieg eintritt, nur US-Kampfjets von den Stützpunkten dort gen Irak starten lässt oder sich völlig ruhig verhält. Mögliche militärische Aktivitäten der Türkei fielen unter das Schutzschild der UNO-Resolution und wären somit nicht als Aggression oder Angriff zu verstehen. Jede militärische Aktion des Irak gegen die Türkei indes würde einen Angriff darstellen und keine Verteidigung und wären als solcher Angriff als Attacke gegen das gesamte Bündnis zu verstehen. Es ist unschwer aufzumalen, was dies auch für die in der Türkei stationierte deutsche Flugstaffel bedeuten würde. Die Türkei und damit die NATO im Golfkrieg, dieses Szenario droht näher zu rücken. Nach der Entscheidung des türkischen Parlaments und der Regierung in Ankara sind offenbar schon militärische Einsätze von US-Stützpunkten in der Türkei geflogen worden. Auszuschließen wäre bei solchen Einsätzen nicht, dass Saddam Hussein gegen die Türkei aktiv würde. Nach dem Raketenangriff auf Israel liegt ein solcher Gedanke keineswegs abseits. Die Ausweitung des Krieges droht. Vorerst scheint man bei der NATO erleichtert über Israels Zurückhaltung. Für das Wochenende allerdings herrscht allerhöchste Alarmstufe im NATO-Hauptquartier in Brüssel. Alarmstufe herrscht natürlich auch in Israel. Ich habe eben gesagt, dass es dort einen Raketenalarm wieder gegeben haben soll. Unser Korrespondent kann dieses von vor Ort nicht bestätigen. Die Dinge sind unüberschaubar und deswegen bitten wir für solche Meldungen, die wir innerhalb kurzer Zeit dann widerrufen müssen, auch um Ihr Verständnis, meine Damen und Herren. Das Baltikum ist in den Schatten des Golfkrieges geraten. Die Menschen in Litauen, in Estland und in Lettland bangen weiterhin um ihre Freiheit. Wegen des brutalen Militäreinsatzes in Litauen am vergangenen Wochenende sieht sich der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow massiver Kritik ausgesetzt. Eduard Neumeier gibt nun eine Schilderung der Situation in Litauen. Was die litauische Führung seit der Ausrufung der Unabhängigkeit ihrer Republik unterlassen hat, das soll nun schon bald nachgeholt werden. Das litauische Parlament hat eine Volksbefragung beschlossen, deren Termin in den nächsten Wochen festgelegt werden soll. Das wird von politischen Beobachtern als ein überfälliger Schachzug angesehen, der, wäre er früher gemacht worden, der militärischen Gewaltanwendung Moskaus von vornherein auch den behaupteten Schein der Legitimität namens einer angeblichen unterdrückten Mehrheit genommen hätte. Im Blick auf die bestehende Spannung zwischen der demokratisch gewählten litauischen Führung und dem Moskauer Zentrum ist die geplante Volksbefragung eine Herausforderung. Denn es kann kein Zweifel daran bestehen, dass Moskau und Gorbatschow die wirkliche Mehrheitsmeinung in Litauen kennen. Wenn diese aber manifest gemacht wird, dann hätte der Kreml das Gesicht gänzlich verloren, das er jetzt mit der Maske eines Komitees bedeckt hält, das mittlerweile in sowjetischen Zeitungen bei der Nennung mit dem Zusatz lächerlich gemacht wird, dass Namen der Verantwortlichen und Adresse des Komitees nicht bekannt seien. Zwar meldet sich angeblich als Mittelsmann zwischen dem Komitee und der Öffentlichkeit ein gewisser Jozas Jamulavicius, der wiederum sattsam als bedingungsloser Parteigänger Moskaus bekannt ist, aber alle Versuche, zum Komitee in Kontakt zu kommen, werden von diesem abgeblockt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Komitee sich enttarnt, ist nicht auszuschließen, aber wieder etwas geringer, seit sich der Protest gegen die sowjetische Gewaltanwendung in Litauen immer lauter und immer breiter formiert und formuliert. Heute früh veröffentlichte die Rossiskaja Gazeta, die Jelzin nahesteht, einen Appell von 116 Intellektuellen an die Öffentlichkeit. Darin heißt es, wörtlich, die Hoffnung, ein normales Leben führen zu können, ist zerstört. Die im April 1985 begonnene Perestroika ist in der Nacht zum 13. Januar erschossen worden. In dieser ganzen Zeit unterstützten wir den Präsidenten und verschlossen manchmal die Augen vor der Inkonsequenz seiner Politik. Wir hofften, dass er zu einer Stütze der Demokratie wird und die Treue zu seinem Präsidenteneid bewahrt. Das Verbrechen in Vilna wurde jedoch vom Präsidenten nicht verurteilt. Danach konnte man sich nichts mehr vormachen. Der Umsturz hat bereits begonnen. Unter den Unterzeichnern findet sich der Historiker Juri Afanasjew, der Schachweltmeister Garry Kasparov, die Komponisten Alfred Schnittke und Rodin Schetrin. Der Leningrader Bürgermeister Anatoli Sobchak, der unter den Reformkräften als die beste Potenz gilt, verlangte die Einberufung einer außerordentlichen Sitzung des Volkskongresses in Moskau. Er griff Gorbatschow heftig an und sagte, wenn der wenigstens den Befehl zu dieser Nacht- und Nebelaktion gegeben hätte, dann wäre das noch gesetzlich gewesen. Da Gorbatschow dies jedoch bestreite, sei es noch schlimmer. Verteidigungsminister Jasow und Innenminister Pugo müssten strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, denn gaben sie den Einsatzbefehl, so Sobchak, so wäre das gegen den ausdrücklichen Parlamentsbeschluss, der einen Einsatz des Militärs gegen das Volk verbiete. Hätten sie aber nichts gewusst, so hätten sie ihre Pflicht mit tödlichen Folgen für die Menschen vernachlässigt. Sonnabend, 19. Januar, 0 Uhr. Deutschlandfunk, die Nachrichten. Der NATO liegen keinerlei Kenntnisse über Irak-Einsätze amerikanischer Bomber vor, die in der Türkei stationiert sind. Das unterstrich ein Sprecher des westlichen Bündnisses gestern Abend in Brüssel. Zuvor war in Washington verlautet, US-Flugzeuge hätten auch von der Türkei aus Angriffe gegen Irak geflogen. Der türkische Präsident Özal schloss im Fernsehen seines Landes nicht aus, dass amerikanische Flugzeuge von der gemeinsam genutzten Basis in Schirlik aus nach Irak gestartet seien. Die Niederlande wollen Israel möglicherweise zur Raketenabwehr geeignete Patriot-Raketen zur Verfügung stellen, falls das Land weiter vom Irak beschossen wird. Ministerpräsident Lubbers sagte gestern Abend im Fernsehen, Zwei Einheiten mit Patriot-Raketen, die erst vor wenigen Tagen in der Türkei eingetroffen seien, könnten nach Israel verlegt werden. Wenn das Land weiter angegriffen werde, seien viele Dinge denkbar. Eine Patriot-Rakete hatte gestern eine ballistische Rakete im Anflug auf den Stützpunkt Dahran in Saudi-Arabien zerstört. Nach Agenturberichten war es der erste derartige Abschuss. US-Jagdbomber und andere Kampfflugzeuge der multinationalen Truppen am Golf haben gestern die irakischen Eliteeinheiten der Republikanischen Garde im Nordwesten Kuwaits unter starken Beschuss genommen. Ein Kommandeur erklärte auf einem Luftwaffenstützpunkt, es seien mehr als 40 Bomber aufgestiegen, um die Garden, die 30.000 Mann stark seien, und mehr als 500 sowjetische T-72-Panzer anzugreifen. Von der Eliteeinheit sei kein nennenswerter Widerstand gekommen. Der Kommandeur wies darauf hin, dass dem Angriff 36 Stunden ununterbrochenen Beschusses irakischer Militäreinrichtungen wie Abschussrampen für Boden-, Luft-, SAM- und Scud-Raketen sowie von Kommunikationszentren und für das Militär wichtigen Elektrizitätswerken vorangegangen seien. Nach seiner Darstellung werden aber keinerlei Angriffe auf die Stadt Kuwait geflogen. Syrien will die alliierte Streitmacht am Golf